Die Forschung von Turiel hatte dennoch einen blinden Fleck, denn er hat nur Versuchspersonen aus der westlichen Kultur befragt und keine weltweiten Studien durchgeführt. Das holte der amerikanische Psychologe Richard Allen Schweder beispielhaft in Indien nach. Er präsentierte Schulkindern und Erwachsenen in sehr traditionellen Regionen Szenarien wie: Eine verheiratete Frau geht ins Kino, ohne es ihrem Mann zu sagen. Er droht ihr danach: Wenn du das noch einmal tust, schlage ich dich grün und blau. Sie geht wieder allein ins Kino. Daraufhin schlägt er sie. Frage: Wie beurteilst du den Mann? Ein anderes Szenario lautete: Ein 25 Jahre alter Mann spricht seinen Vater mit Vornamen an. Frage: Wie beurteilst du den Sohn? Sowohl Kinder als auch Erwachsene finden, der Ehemann habe sich richtig, der Sohn hingegen falsch verhalten. In der westlichen Welt antworten wir normalerweise umgekehrt. Schweders Pointe ist nun, dass die traditionellen Inder nicht den Unterschied zwischen moralischen und konventionellen Regeln machen, der im Westen üblich ist. Die Frage nach dem Verhalten gegenüber den Eltern hat ihrer Meinung nach nichts mit einer zufälligen Konvention zu tun. Sie halten es nämlich niemals und an keinem Ort der Welt für richtig, die Eltern beim Vornamen zu nennen. Genauso sind ihrer Meinung nach Frauen zu verurteilen, die ihre Kleidung nicht wechseln, wenn sie auf der Toilette waren und danach etwas kochen wollen. Sie halten es auch für falsch, dass Frauen mit Männern zusammen an einem Tisch zu Abend essen.